1 Live Infos. Mit Bastian Rudde um 7 Uhr. 6.000 Polizisten für Silvestereinsätze in NRW. Platz 2 für deutschen Skispringer bei Vierschanzentournee und das Wetter bis 14 Grad und regnerisch. Silvester feiern. Für die Polizei in NRW wird Silvester auch dieses Jahr wieder eine Gratwanderung. Sie will den Leuten die Partystimmung nicht vermiesen, aber gleichzeitig viel Präsenz zeigen und hart durchgreifen. Ablo Afakama berichtet. Fast 6.000 Polizisten sind in NRW im Einsatz. Allein in Köln werden es um die 1.500 sein. Dabei sieht das Konzept vor, früh und hart vorgehen gegen alle, die sich nicht an die Regeln halten. Dabei betont die Polizei, es soll nicht nach Aussehen oder Nationalität gehen, sondern nach Verhalten, damit es einen friedlichen Jahreswechsel gibt. In Köln gilt morgen rund um den Dom ein Böllerverbot. Verboten ist Feuerwerk auch in bestimmten Bereichen in der Dortmunder Innenstadt, im Bahnhofsviertel in Bielefeld und der Düsseldorfer Altstadt. Atomausstieg. In Deutschland wird heute ein weiterer Reaktor abgeschaltet. Im AKW Gundremmingen in Bayern. Nach seiner Abschaltung sind in Deutschland noch 7 Atomkraftwerke aktiv. Sie sollen in spätestens 5 Jahren runtergefahren werden. Grund für den deutschen Atomausstieg bis Ende 2022 war vor allem die Katastrophe in Fukushima in Japan vor bald 7 Jahren. Hasskommentare. Für Facebook, Twitter und Co. geht heute eine Übergangsfrist zu Ende. Ab dem neuen Jahr müssen sie sich dann endgültig an ein neues Gesetz halten, das schon seit Oktober gilt und gegen Hasskommentare im Netz gerichtet ist. Werden Kommentare, die strafbar sein könnten, von Nutzern gemeldet, müssen die sozialen Netzwerke im Regelfall innerhalb von 24 Stunden prüfen und den Post eventuell löschen. Vierschanzentournee. Die deutschen Skispringer sind mit einem 2. Platz gestartet. Den holte in Oberstdorf Richard Freitag hinter dem Polen Kamil Stoch. Andere Favoriten auf den Gesamtsieg landeten beim 1. Springen ziemlich weit hinten. Richard Freitag sagt aber, dass damit noch nichts entschieden ist. Die Tournee hat immer Überraschungen und man darf hier niemanden zu früh loben, aber auch keinen zu früh abschreiben. Heute geht es auf der Vierschanzentournee weiter mit der Qualifikation für das 2. Springen in Garmisch-Partenkirchen. 1 Live. Sektorwetter. Das Jahr 2017 verabschiedet sich mit Wolken und mit Regen. Dazu ist es sehr mild. In Lüdenscheid bis 10 Grad, in Essen und Bielefeld bis 12, in Borken bis 13, in Frechen heute bis 14 Grad. In der Silvesternacht 3 bis 10 Grad, dazu weiter mit Regen und teilweise stürmisch. Morgen an Neujahr dann etwas trockener und auch mal mit Sonne. Und so geht's auch am Dienstag weiter. Stauschau. Alles frei. Live. Guten Morgen zusammen, hier bin ich, Philipp Isterewitsch. Könnt ihr bitte ganz kurz schreiben, lieber Sektor, warum ihr schon wach seid? Also, ich weiß nicht, wollt ihr einfach die Ersten sein vor allen anderen oder habt ihr wirklich handfeste Gründe? SMS 88001 oder Mail 1live.de. Ganz ehrlich, vielleicht schlafe ich ja noch und ich träume nur, dass ich gerade bei euch bin und euch Felix Jähn spiele mit Hot to Touch. Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she done. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. Echoes in my chest, we're getting close. She's too hot to touch. She's too hot to touch. She's hot. I've got to make my move and walk towards her. I don't care what I lose. And I'm dying just to prove it. But she's elusive. No matter what I do, my love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. Echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. You make me feel like burning, burn,

Wir nehmen Sondierungsgespräche auf. Mit dem Ziel, eine stabile Regierung zu bilden. Okay, dann wird geredet, aber noch nicht koaliert. Und vorher muss ja auch noch sondiert werden. Ich kann es nicht mehr hören. Die sollen mich wecken, wenn sie fertig sind mit ihrer Regierung, ihrem Bilden. Die Kehrtwende von SPD-Chef Schulz ist perfekt. Er will jetzt doch mit CDU und CSU über eine mögliche Regierung sprechen. Im Januar soll die Sondierung beginnen. Ob die Gespräche in einer Regierungsbildung münden, ist offen. Das ist 1Live Krone 2017. Wow, wow, wow, was war das für ein Abend? Sido und Klaas, super Nummer. Bitte Finger hoch, wenn ihr bereit seid. Keiner braucht den Echo mehr, solange dieser Preis bleibt. Ihr habt dafür gesorgt, dass es glückliche Gewinner gab. Mark Forster! Dass er endlich seine Krone bekommen hat und sogar zwei. Super. Ich frage mich, warum das so lange dauern musste, 1Live. Weil es macht viel mehr Spaß als verlieren. Die beste Band des Jahres 2017 sind Kraftklub. Und deswegen wollen wir diesen Preis diesen Fans widmen, die mit uns auf Tour waren, die den ganzen Sommer geopfert haben für uns. Es war einfach geil. Es ist unbeschreiblich. 1Live. And I never feel out of place. And you're still probably working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? So dance low. I've never seen you fall so hard. Do you know where you are? And truth be told, I miss you. And truth be told, I'm lying. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. If you find a man that's worth a damn, you well, then he's a fool, you're just as well. Hope it gives you hell, I hope it gives you hell. Tomorrow you'll be thinking to yourself, yeah, where did it all go wrong? But the list goes on and on. Fire and ice, this love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath a new day. With love on the line. We found our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you.

Light it up, ladies and gentlemen, guten Morgen. Es ist 20 nach 7, das ist 1 live. Heute für euch am Start, ausnahmsweise Philipp, zu einer absoluten Unzeit für mich. Silvester, endlich haben viele wieder einen handfesten Grund, um sich volllaufen zu lassen. Andere haben absolut die Schnauze voll von diesem Party-Rumgetue. Es gibt ja auch Leute, ich gehöre auch zu den Menschen, willkommen im Club. Wir finden dieses auf Knopfdruck feiern sehr, sehr schwierig bis nervig. Mal gucken, wie es heute Abend aussieht und dann entscheiden wir. Leute, aber damit dieses Jahr Silvester für euch mega ist, haltet euch fest, schenken wir euch die 1 Live Silvesterreise. Jetzt denkt ihr, wow, ich will mehr wissen. Wir schicken euch heute noch nach Brügge, nach Belgien. Es geht in ein 4-Sterne-Hotel, natürlich mit Frühstück. Und wir buchen euch ein fettes Silvestermenü dazu im Wert von 150 Euro, damit ihr uns abends nicht verhungert, damit ihr auch was zu trinken habt und zu futtern. Ihr bekommt eine Papptour noch und on top 150 Euro Taschengeld. Ist das was oder ist das was? 1 Live schickt euch heute über Silvester nach Brügge. Zum Strand sind es übrigens nur um die 10 Minuten. Ich habe das gerade noch mal gecheckt bei Google Maps. Gibt's was Geileres, als am Strand ins neue Jahr zu feiern? Ich finde, das hat Style. Ich freue mich auf eure Instagram-Stories. Heute 1 Live hören und die Silvesterreise kassieren. We were on fire, I slashed your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're fucked up. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause times they keep coming all night, laughing and fucking. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope, that it was you. Take it all, but you never give. Should've known. You was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. You did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. My car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. David Guetta starting the countdown. Wir bringen euch raus und rein. Der ganze Sektor, eine große Silvesterparty. Eins live, Silvester 2017. That's what you're coming for, but... Ab 18 Uhr, die Party für eure Party mit Jan-Christian Zeller. Der final Countdown für 2017. What's up guys, it's Martin Garrix. I want to wish you guys lots of love, lots of luck and an amazing 2018 on Ice Life. Und gewinnt ab 18 Uhr ein fettes Last-Minute-Party-Package für eure eigene Party mit Lieferservice noch vor Mitternacht. Silvester 2017 in 1 Live. Stauschau. Es ist 7:30 und es gibt weiter keine Staus. Eins live. Ja, guten Morgen zusammen für euch heute hier. Philipp Esterewitsch. Ich habe noch einen Kissenabdruck im Gesicht. So unfassbar früh ist es. Aber euch geht's wahrscheinlich nicht anders. Lasst uns trotzdem froh sein, dass wir, ich sag mal, ohne Schwierigkeiten aus dem Bett gefallen sind heute Morgen. Denn es geht auch anders. Im Mai muss die Polizei in Niedersachsen eine Frau retten, Achtung, die sich in ihrem Klappbett verfangen hat. Sie ist da irgendwie drin hängen geblieben, steht hier in dieser besten Polizeimeldung des Jahres und sie kam dann nicht mehr raus.

drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is it, the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Musik von Sia und Sean the Ball. Am Freitag ist rausgekommen, wer den besten Song des Jahres in den deutschen Jahressingle-Charts rausgebracht hat. Und es ist, oh Wunder, Ed Sheeran mit Shape of You. Und auch wir haben unsere Jahrescharts. Und zwar die hier. 1 Live. Rock you, baby! Hey. Jahres-O-Ton-Charts. Hier kommen die Plätzchen 13 bis 11. Platz 13. Es wundert euch jetzt vielleicht, aber ja, auch in Österreich wird tatsächlich Fußball gespielt. Das haben wir 2017 bereits im Januar thematisch abgehandelt. Der alpenländische Erstligist FK Austria Wien, der kann auch mit dem ehemaligen Bayern-Profi Thorsten Fink, sogar mit einem sehr bekannten Namen auf der Trainerbank, aufwarten. Im ORF 1 trifft der auf einen Reporter, bei dem er keine wirkliche Fußballfachkompetenz erkennen wollte. Schauen wir uns dieses 2:2 vielleicht gleich gemeinsam an. Aus unserer Sicht war es kein Abseits. Ja, weil Sie ja keine Ahnung haben vom Fußball. Ja, okay, danke. Ja, hat er berührt oder nicht? Mit dem Knie. Aber hat nicht... Nein. Wo er berührt in dem Moment, ist der andere hinten abseits. Fertig. Haben wir die Regeln müssen Sie mir nicht erklären. Sie kommen ja vom Skisport. Schauen Sie noch einmal, Herr Fink. Ihr beide, wenn ich euch hier sehe, habe ich sowieso immer schon schlechte Gefühle. Okay. Ich bin auch nicht böse, aber ich sage nur, dass ihr keine Ahnung habt. Ja, okay, das ist ein gutes Recht. Naja, ist die Skisport-Saison vorbei oder warum sind Sie wieder hier? Die ist schon wieder vorbei. Alles geil. Im April fällt uns beim perfekten Dinner auf Fox eine Frau auf, die nach der einfachen Devise lebt: Zeige mir, was du trägst, und ich sage dir, woher du kommst. Ihr Lieben, bei mir geht es nicht nur beim Bügeln heiß her, auch in der Küche. Also, ihr sollt euch warm anziehen. Ja, sieht sehr nett aus. Ich mag ja Frauen mit kurzen roten Haaren persönlich sehr. Da sie ein weißes T-Shirt trägt, denke ich, dass sie aus Weißrussland stammt. Platz 11. Im Oktober, da hat uns in SWR Rheinland-Pfalz aktuell Folgendes gepackt. Es geht um einen mindestens so bedauernswerten wie sportlichen Mann, der wohl einfach mal ein bisschen härter trainieren wollte als andere. Worms. Dort hat ein Mann seinen Penis in eine Hantelscheibe eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte 3 Stunden, um ihn zu befreien. Zuvor waren Sanitäter eines Krankenhauses mit ihren Mitteln nicht weitergekommen. Schließlich konnten die Feuerwehrmänner die Hantel mit einem Schleifer, einer hydraulischen Schere und einer Vibrationssäge sprengen. Warum und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch offen. Weitere Themen aus Sport und Kultur jetzt von Daniela. Was es alles gibt, David. Jahres-O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. In 1 Live. We'll be right back. 1 Live. Mit Philipp Esterewitsch. Sehr viele andere auch von euch, weil Dominik aus dem Münsterland Richtung Frankfurt unterwegs ist. Er ist Pilot und fliegt gleich eine Frachtmaschine nach Peking. Dominik, guten Morgen, 1 Live, Philipp hier, hallo. Hallo. Hallo, ich hab noch nie richtig persönlich mit einem Piloten gesprochen und finde, okay. ohne schleimen zu wollen, aber ich finde das wirklich einer der faszinierendsten Berufe überhaupt, das packt mich. Ich fliege sehr gerne und gucke dann auch immer ins Cockpit so ein bisschen rein. Okay, und du bist ja gleich unterwegs nach Peking und wenn ich nicht störe, tue ich das? Ja, nein, alles gut, ich sitze gerade im Auto, das passt. Was wollte ich den Piloten schon immer mal fragen, was passiert wirklich, wenn wir die Handys nicht ausmachen, was hörst du dann? Das einzige Problem, was schon mal sein kann, das ist, wie halt, wenn man mit dem Handy neben dem Radio steht, dass man dann die Übertragung der Funkwellen dann hört und die könnte man ein bisschen den Funk stören. Ansonsten jetzt wirklich, dass auch ich jetzt mal alles Flug die Landeklappen ausfahren oder die Triebwerke sich abstellen, also das wird eher weniger passieren. Ne? Stimmt es, dass Piloten immer was mit Stewardessen starten oder auf? Ja. Naja gut, ich glaube, das ist wahrscheinlich wie auch in jedem anderen Beruf, auch auf der Weihnachtsfeier, die Gerüchte, dass da die Chefsekretärin mit, ich glaube, es ist wahrscheinlich so, wie es jeder selber lebt und macht. Ne? Dominik, das Allerkrasseste letztens, als ich nach Ibiza geflogen bin mit einer Airline, die es jetzt offiziell nicht mehr gibt, weil sie pleite gegangen ist, da meinte die Pilotin eiskalt, ja, guten Morgen, liebe Fluggäste. Wir haben ein kleines Problem. Mein linkes Triebwerk ist kaputt. Ich muss es mit dem rechten starten und dann hoffe ich, dass das linke anspringt. Würdest du sowas jemals sagen als Pilot? Ich sag's dir, alle sind gestorben hinten vor Angst. ich weiß, das klingt wahrscheinlich erstmal dramatisch, aber das, so doof es klingt, das kann wirklich relativ oft passieren. Alle paar Wochen, alle 2-3 Monate macht man sowas halt mal. Ich will das gar nicht wissen. Und sag nochmal kurz, du fliegst gleich nach Peking und dann feierst du ja eigentlich Silvester auch über den Wolken in der Maschine, im Cockpit, oder? Ja, ganz genau. Krass. Richtig. So sieht's aus. wo genau und wann genau dann da der Jahreswechsel ist, weiß ich auch nicht so genau. Irgendwann wahrscheinlich über Sibirien. Du Jetsetter, ich feiere Silvester irgendwo über Sibirien. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Hey, für mich hat es sich gelohnt. Ich bin ja nie morgens hier, aber ich finde, allein für diesen Plausch hier mit dir hat es sich schon gelohnt. Das war echt cool. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und vor allem einen guten Flug nach Peking und dass auch alle Turbinen mit angehen, wie es sein soll. So wie es soll. Aber ich glaube, du bist bei der richtigen Airline. Hau rein, liebe Grüße. Dankeschön, Philipp. Dann dir auch noch einen schönen Arbeitstag. Ne? Danke. Bis dann, ciao. Hier kommt jetzt für euch eine 1-2-Sternstunde, ein musikalisches Highlight aus 2017. Mark Forster live bei der 1-Live-Krone 2017, aufgenommen in Bochum in der Jahrhunderthalle. Hier hört ihr die Live-Version von Kokong. Jetzt in 1-Live. 7:45 ist durch. Guten Morgen. Dir geht's nicht gut, dir geht's 3/4 gut. Fahr hin zum Reden mit Mama und du. Du tanzt nicht zum Vergessen, Mann, du tanzt grad zum Erinnern. Du willst kein Neubeginn, nur einen Tisch. Brauchst viel mehr Zeit zum Wandern eigentlich. Und was du noch immer von ihr willst, dein Zuhause und 10 Kinder. Das alles sagte mir mein Herz, doch meistens hab ich's nicht gehört. Guck an, guck an, was will durch den Beton? Will in meinen Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Guck an, guck an, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Guck an, guck an, guck an, guck an. Ich will nix hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Alter Krach umsonst, guck an, guck an. Du hörst nicht zu, hörst keinem wirklich zu. Du brauchst deinen Frieden, scheiß auf Geld und Ruhm. Hau mal ab, Mann, was machst du? Ihr umarmt euch viel zu lang. Egal wo du bist, du bleibst für immer du. Egal wie alt, du bleibst für immer du. Komm lieb, ab morgen alle besser. Lass hier näher an dich ran. Das alles sagte mir mein Herz, doch meistens hab ich's nicht gehört. Guck an, guck an, was will durch den Beton? Will in meinen Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Guck an, guck an, Telegramm nicht angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Guck an, guck an, guck an, guck an. Ich will nix hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Alter Krach umsonst, guck an, guck an. Mein Herz tobt in meiner Brust, schreit und ruft mich zur Vernunft. Doch meine Welt so grell und bunt, so drückt es weg, so scheint es stumm. Doch es hört nie auf und ich drehe. Guck an, was will durch den Beton? Will in meinen Kopf im Loop wie ein alter Katy Perry Song. Guck an, guck an, Telegramm ist angekommen. Ich bin fucking Yoko Ono, mein Herz ist Paul und John. Guck an, guck an, guck an, guck an. Ich will nichts hören und hau mir auf die Brust wie King Kong. Alter Krach umsonst, guck an, guck an. Ja, der Schlag umsonst, guck an, guck an. Alter Krach umsonst, guck an, guck an. Sternstunden in 1 Live.